Erster Moses, der Diener Jahwes, starb. Dann sprach Jahwe zu Josua. Josua war der Sohn von Nun. Zweiter Jahwe sagte, mein Diener Moses ist tot. Steh auf und geh. Führe das Volk Israel über den Jordan. Geht in das Land, das ich ihnen geben will. Dritter Jahwe sagte, ich gebe euch jedes Land. Eure Füße werden es betreten. Ich habe es Moses versprochen. Vierter, euer Land wird groß sein. Es geht von der Wüste bis zum Libanon. Es reicht bis zum Fluss Euphrat. Es ist das Land der Hethiter. Es geht bis zum großen Meer im Westen. Fünfter, niemand kann dich besiegen. Ich bin dein ganzes Leben lang bei dir. Ich war mit Moses. Ich werde auch mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Sechster, sei stark und mutig. Du sollst dieses Land dem Volk geben. Ich habe es ihren Vätern versprochen. Es wird ihr eigenes Land sein. Siebter, sei sehr stark und mutig. Halte dich an alle Gesetze. Moses, mein Diener, gab dir diese Gesetze. Geh nicht davon ab. Dann wirst du klug handeln. Achter, lies dieses Gesetzbuch immer. Denke Tag und Nacht darüber nach. Tue alles, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du klug handeln. Neunter, ich habe dir befohlen, sei stark und mutig. Hab keine Angst. Jahwe, dein Gott, ist mit dir. Er ist bei allem, was du tust. Zehnter, Josua gab den Anführern des Volkes einen Befehl. Elfter, geht durch das Lager. Sagt dem Volk, macht Essen bereit. In 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren. Ihr werdet in das Land gehen. Jahwe, euer Gott, will es euch geben. 12. Josua sprach zu den Rubeniten. Er sprach auch zu den Gaditen. Und er sprach zum halben Stamm Manasse. 13. Denkt daran, was Moses euch sagte. Moses war der Diener Jahwes. Jahwe, euer Gott, brachte euch hierher. Er gab euch dieses Land. 14. Eure Frauen, Kinder und Tiere bleiben hier. Moses gab euch dieses Land jenseits des Jordan. Aber alle starken Männer sollen kämpfen. Geht vor euren Brüdern her. Helft ihnen im Kampf. 15. Helft ihnen, bis Jahwe sie auch an ihr Land bringt. Sie sollen das Land einnehmen, das Jahwe ihnen gibt. Danach kehrt ihr in euer Land zurück. Nehmt es in Besitz. Moses, der Diener Jahwes, gab es euch. 16. Sie sagten zu Josua, wir werden alles tun. Wir tun, was du uns befiehlst. Wir gehen, wohin du uns schickst. 17. Wir haben Moses immer gehorcht. Wir werden auch dir gehorchen. Jahwe, dein Gott, muss mit dir sein. So wie er mit Moses war. 18. Wer dir nicht gehorcht, muss sterben. Wer deine Befehle nicht befolgt, muss sterben. Sei nur stark und mutig.